Das brasilianische Zuze-Ideologie-Studienzentrum stellte kürzlich ins Internet einen Beitrag über die TVRK. Darin hieß es, angesichts der über ein halbes Jahrhundert lang andauernden ständigen Drohungen der USA habe die TVRK den Weg für den Atomwaffenbesitz und die Verstärkung der nuklearen Abschreckungsmittel gewählt und sei mit dem gelungenen H-Bombe-Test an die vordere Reihe der Atommächte gerückt.